sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im Mai beginnen wir mit der Situation von Julian Assange, kommen dann zum 15. Mai, den Internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerung und drei kurzen Texten. Von da zu Extremismus Klausel Leid, der polizeilichen Kriminalitätsstatistik und AfD-Gewalt und abschließend zu zwei Kommentaren, einmal zu Israel-Gaza und andererseits zu den Bauerprotesten in der EU. Vorneweg eine Kleinigkeit zum linken Medienspiegel. Der linke Medienspiegel wird jetzt bei Coax und bereits im letzten Monat auch schon nicht nur 50 Minuten lang ausgestrahlt, sondern die Sendung ist jetzt eine Stunde lang und das wird höchstwahrscheinlich auch weiterhin so bleiben. Und wir freuen uns darüber, dass wir 10 Minuten mehr euch Zeitungsartikel, Kommentare etc. vorstellen können, die wir für gut halten. Ja, soweit zur eigenen Sache und wir wollen mit unserer Sendung und dem ersten Artikel gleich beginnen. Erster Artikel ist aus der anarcho-pazifistischen Zeitung aus Münster, der Graswurzelrevolution. Und in diesem geht es um Julian Assange und der Bedeutung des Verfahrens und seiner Inhaftierung im Hochsicherheitsgefängnis für den investigativen Journalismus. Julian Assange, zwischen Skylla und Chabrides. Aufklärung ist ein Ärgernis. Wer die Welt erhält, macht ihren Schmutz deutlicher. Karl-Heinz Deschner. Dass Julian Assange und WikiLeaks die Welt aufklärten, brachte dem Australier nicht nur Ärger, sondern auch Lebensgefahr und mittlerweile 5 Jahre Aufenthalt im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh ein. Am 20. und 21. Februar 2024 fand vor dem Londoner High Court eine vermeintlich letzte Anhörung zu Assange Berufung statt. Er selbst war aufgrund seines besorgniserregenden Gesundheitszustands nicht anwesend. Überraschend wurde nun am 26. März 2024 die Entscheidung des Gerichts über die Anhörung vom Februar verkündet. Nur 24 Stunden vor dem Termin wurde die Öffentlichkeit informiert. Assanges Berufungsantrag wurde in 6 von 9 Punkten abgelehnt. Die Argumente, Assange werde wegen seiner politischen Überzeugung verfolgt, er habe kein Recht auf ein faires Verfahren oder die neuen Beweise für die Entführungspläne der USA seien für die Berufung nicht relevant, so die britischen RichterInnen. Assange darf vorerst nur aus folgenden 3 Gründen in Berufung gehen. Weil ihm in den USA die Todesstrafe droht, weil es fraglich ist, dass er in den USA sein Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnehmen könnte und weil in den USA seine Grundrechte in Gefahr wären. Diese sind zwar im First Amendment der amerikanischen Verfassung verankert, aber nur für US-amerikanische StaatsbürgerInnen. Die britischen Richter setzten außerdem der US-Regierung eine Frist, bis zum 16. April ihre Zusicherung zu erweitern. Werden zufriedenstellende diplomatische Zusicherungen gemacht, folgt eine weitere Anhörung am 20. Mai. Die Rahmenbedingungen für die bisherigen Anhörungen waren ebenso schlecht wie in den vorangegangenen Verfahren. Auch die bisherigen Ergebnisse geben keinen Anlass zur Freude. Bezüglich der Zusicherung der USA schrieb die UN-Sonderberichterstatterin über Folter Alice Jill Edwards am 6. Februar 2024 an die britische Regierung, diplomatische Zusicherungen der Regierung der Vereinigten Staaten über eine humane Behandlung sind keine ausreichende Garantie, um Herrn Assange vor solchen Risiken zu schützen. Sie sind rechtlich nicht bindend, haben nur einen begrenzten Geltungsbereich und die Person, die durch die Zusicherung geschützt werden soll, hat im Fall einer Verletzung dieser Zusicherungen keine Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen. Die britischen Gerichte lassen sich bei der Prüfung des Auslieferungsverfahrens besonders viel Zeit, was manche wohl sorgfältig nennen würden. Ebenso sorgfältig muss die Unterbringung von Julian Assange genannt werden, dessen physische und psychische Gesundheit nachweislich schwer angeschlagen ist. So schwer, dass ihm weder eine 5-jährige Kur im Hochsicherheitsgefängnis noch Isolationshaft guttun. Assange wäre der erste Verleger und Journalist, dem in den USA nach dem Espionage Act der Prozess gemacht wird. Sollte es dazu kommen, wäre seine Verurteilung so sicher wie das Amen in der Kirche. Damit wäre ein Präzedenzfall geschaffen, mit dem die US-Regierung in Zukunft gegen jede und jeden vorgehen kann, der oder die über Kriegsverbrechen und andere Staatsgeheimnisse berichtet. Das wäre der letzte Sargnagel für die investigative Berichterstattung weltweit und ein Aufbruch in ein dystopisches Zeitalter. Es wird unser aller Wahrnehmung dessen, was eine freie Welt ausmacht, massiv verzerren. Die bisherigen Ereignisse sind der Test für unsere gesellschaftliche Sensibilität. Ob wir tatenlos zusehen und uns damit arrangieren, von Mitgefühl, Wahrheit und auch vom Frieden entwöhnt zu werden. Die Wirklichkeit ist das, was nicht verschwindet, wenn man aufhört, daran zu glauben. Philipp K. Dick. Die Ereignisse rund um den Fall Assange verlangen eher nach Kamikaze-Optimismus. In Deutschland vertraut das Bundespresseamt nach eigenem Bekunden weiterhin auf die Rechtsstaatlichkeit Großbritanniens. Die etablierte Presse suggeriert, der Bundeskanzler habe sich gegen die Auslieferung von Julian Assange ausgesprochen. Nachdem die Außenministerin in Amnesie erstarrt ist und offensichtlich auch durch abertausende Unterschriften und Appelle nicht wachgerüttelt werden kann, äußert sich der Kanzler zum ersten Mal überhaupt zugunsten Assange. Freude. Wow. Aber die Tatsache, dass Olaf Scholz seine bislang einzigen Äußerungen zu diesem politisch hochbrisanten Fall nicht auf einer entsprechend politischen Bühne, sondern in einer Sindelfingerschule gemacht hat, ist ein erster Fingerzeig, wie er das Thema einordnen will. Und seine Wortwahl bestätigt dies. Ich bin der Meinung, dass es schon gut wäre, wenn die britischen Gerichte ihm den notwendigen Schutz gewähren, weil er ja in den USA doch mit Verfolgung rechnen muss, angesichts der Tatsache, dass er amerikanische Staatsgeheimnisse verraten hat. Das ist natürlich etwas, was in den USA nicht gefällt. Scholz habe aber den Eindruck, dass die Wahrscheinlichkeit einer Auslieferung tatsächlich gesunken sei, denn die Vertreter der Vereinigten Staaten konnten den britischen Richtern bei der letzten Verhandlung nicht zusichern, dass sich die mögliche Bestrafung in einem aus Sicht Großbritanniens vertretbaren Rahmen bewegt. Wenn die Briten Assange nicht ausliefern, relativiert das ihren bisherigen Umgang mit dem Mann? Es ist eine Ungeheuerlichkeit und bar jeder Rechtsstaatlichkeit, dass ein Mensch ohne Verurteilung ein halbes Jahrzehnt in einem Hochsicherheitsgefängnis verbringen muss. Wir sind es gewohnt, dass rhetorisch geschulte PolitikerInnen viel reden, ohne etwas zu sagen. Ihre Wortwahl klingt oft so harmlos, dass wir sie fälschlicherweise für unbedarft halten. Auf der politischen Bühne und im Bundestag weiß jeder, worum es bei der Scharade um Assange geht. Zur Entscheidung des britischen High Court vom 26. März gibt es einige knackige Statements von ParlamentarierInnen der Ampel, zum Beispiel dieses von Erhard Gründe, dem Sprecher für Medienpolitik der Grünen. Von London geht das Zeichen aus, dass Investigativjournalismus eben Journalismus ist und kein Verrat. Das heutige Urteil ist ein starkes Zeichen für die universell geltende Pressefreiheit und spricht für die Rechtsstaatlichkeit in Großbritannien. Der Fall Assange bleibt aber weiterhin ein Ausnahmefall. Seine Haft im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh erweckt den Eindruck, Assange sei schwer kriminell. Assange ist kein Verräter oder Spion, er hat nur seinen Job gemacht. Die Aufdeckung von Kriegsverbrechen und geschönten zivilen Opferzahlen ist von der Pressefreiheit gedeckt. Wo genau jetzt das starke Zeichen aus London ist, bleibt wohl Gründels Geheimnis. Wie man es schafft, in zwei Sätzen zwei diametral entgegengesetzte Aussagen unter einen Hut zu bringen, ist allerdings ein Zeichen für politisches Talent. Nichts für ungut. Wir freuen uns über jede Unterstützung für Julian Assange. Aber eine funktionierende Demokratie ist nicht die Stunde der Sandmännchen. Aufrichtigkeit, Respekt und Wahrheit sind stattdessen echte Demokratiebooster. Die Bundesregierung verweist darauf, dass die Zuständigkeit für das Verfahren bei der britischen Justiz liege, deren Unabhängigkeit man achte. Die Bundesregierung habe zudem keine Zweifel daran, dass die britische Justiz rechtsstaatliche Prinzipien anwendet und die Menschenrechte achtet. Na dann, Am 3. Mai ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Wir werden viel wohlklingende politische Reden hören. Ganz gewiss nur sehr wenige zu Julian Assange. Kriegsverbrechen publizieren ist kein Verbrechen. Freiheit für Julian Assange jetzt. Von Julian Assange kommen wir zum Tag der Kriegsdienstverweigerung, den 15. Mai. Hierzu gibt es eine Zeitungsbeilage, insbesondere herausgegeben von Connexion e.V., die sich einsetzen für KriegsdienstverweigerInnen und DeserteurInnen. Und hier haben wir einmal euch eingelesen den Aufruf von ihnen, dann den internationalen Aufruf, ein Teil dieses internationalen Aufrufes, und einen Veranstaltungsbericht in der BRD in Frankfurt. Und das sind, wäre unser Aufruf, sich zu beteiligen an den Aktionstagen gegen den Zwangsdienst, gegen Kriegsdienst und gegen eine Wehrtüchtigkeit der BRD. Den Krieg verweigern. Die deutsche Bundesregierung will Deutschland wieder kriegstüchtig machen. Jeden Tag wird darüber diskutiert, welche Waffen nun an die Ukraine geliefert werden sollen, um den Sieg gegen Russland zu erringen. Es wird die Wiedereinführung der Militärdienstpflicht in Deutschland gefordert und verschiedene PolitikerInnen in Europa sprechen davon, dass die NATO in der Ukraine eingreifen sollte. Es droht eine weitere Eskalation mit unkalkulierbaren Folgen. Nur wenige Stimmen finden Gehör, die ein Ende der Kämpfe und Verhandlungen einfordern. Seit dem verheerenden Angriff der Hamas und dem anschließenden Kriegseinsatz Israels im Gazastreifen ist auch dieser Krieg tagtäglich in den Medien. Wurde hier zunächst die israelische Regierung unter Netanyahu von der deutschen Bundesregierung vorbehaltlos unterstützt, so klingt dies inzwischen verhaltener. Die Einhaltung der Menschenrechte wird eingefordert, Waffen werden trotzdem geliefert. Dabei können wir tagtäglich in den Nachrichten sehen, was ein Krieg immer bedeutet, dass Gewalt herrscht, Menschenrechte nichts mehr gelten. Diese Kriege, so sehr sie auch die Nachrichten bestimmen, sind längst nicht die einzigen. Die Türkei setzt immer wieder Militär in den benachbarten Staaten, den kurdischen Gebieten ein. Die Lage zwischen Armenien und Aserbaidschan ist weiter angespannt. Im Sudan, Jemen, der Demokratischen Republik Kongo und Myanmar herrschen Kriege, die den anderen in Bezug auf Zahlen der Opfer und Grausamkeit um nichts nachstehen. Sie finden nur wenig öffentliche Beachtung. Wenn es eine Berichterstattung in den Medien gibt, dann konzentriert sich diese in aller Regel auf den Kriegsverlauf. Strategien der verschiedenen Seiten werden diskutiert, Waffensysteme in ihrer Kampfkraft bewertet, Allianzen beschworen, Freund und Feind definiert. Und dann wird auch über die Opfer berichtet, gerne über die der eigenen Seite. Es ist eine Kriegsagenda, die schleichend die Sprache militarisiert, die nur noch im Schema von Freund und Feind spricht. Da erscheinen alle anderen Vorschläge als völlig absurd. Kaum beachtet und gering geschätzt wird der so wichtige Widerstand gegen einen Krieg in dem jeweiligen Land. Dabei haben sich Hunderttausende in verschiedenen Ländern klar positioniert. Sie verweigern sich dem Einsatz im Krieg, sind im eigenen Land untergetaucht oder in benachbare Länder geflohen. Ihre Handlung, so individuell sie auch begründet wird, ist immer auch ein politischer Akt gegen das militärische System. Es sind Menschen, die keine anderen Menschen töten und auch nicht in einem Krieg sterben wollen. Andere lehnen die Kriegspolitik entschieden ab. Soldatinnen an der Front wollen angesichts des Grauens ihre Waffen niederlegen. Ihnen allen drohen Repressionen und Gefängnisstrafen. Aber Kriegsdienstverweigerung ist ein international anerkanntes Menschenrecht. Nur wenige gehen mit ihrer Entscheidung an die Öffentlichkeit. Ein Grund dafür ist, dass in ihren Ländern Strafverfahren und Verfolgung drohen. In der Ukraine wurden VerweigerInnen zu Haftstrafen zwischen 1 und 4 Jahren verurteilt, in Russland von bis zu 13 Jahren. In Belarus droht DeserteurInnen sogar die Todesstrafe. In Israel werden KriegsdienstverweigerInnen immer wieder zu Haftstrafen verurteilt. Die Türkei erkennt das Recht auf Kriegsdienstverweigerung grundsätzlich nicht an. Wer angesichts dieser Situation auf Schutz in Deutschland oder der Europäischen Union hofft, sieht sich bitter enttäuscht. Obwohl PolitikerInnen Schutz für russische VerweigerInnen versprochen haben, werden diese in Asylverfahren in der Regel abgelehnt, besonders wenn sie frühzeitig vor einer Einberufung geflohen sind. Mehr denn je fordern wir Schutz und Asyl für KriegsdienstverweigerInnen und DeserteurInnen. Die Verweigerung des Kriegsdienstes kann eine Strategie des Widerstands sein. KriegsdienstverweigerInnen erinnern uns an das Recht auf Selbstbestimmung und machen Mut, sich der Rekrutierung für und der Beteiligung an Kriegen zu widersetzen. Wir fordern von der EU und der Bundesregierung, öffnen Sie die Grenzen, geben Sie KriegsgegnerInnen die Möglichkeit der Einreise in die EU, schützen Sie VerweigererInnen und DeserteurInnen und geben Sie ihnen Asyl. Dafür organisieren wir in der Woche um den 15. Mai, dem Internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerung, vom 13. bis 19. Mai 2024 Kundgebungen und Demos vor Regierungseinrichtungen von kriegsführenden Staaten, Mahnwachen vor Denkmälern für DeserteurInnen und weitere kreative Aktionen, unter anderem in Berlin, Potsdam, Leipzig, Bremen, Marburg, Münster, Frankfurt, Stuttgart, London, Athen, Izmir und Diyarbakir. Ein Schwerpunkt unserer diesjährigen Aktionswoche für die Object War Campaign sein, mit Aktionen für all diejenigen, die sich dem Einsatz im Ukraine-Krieg entzogen haben, egal auf welcher Seite. Wir wollen Schutz und Asyl für alle, die den Kriegsdienst verweigern. Ein weiterer Schwerpunkt wird die Unterstützung israelischer KriegsdienstverweigerInnen sein, wie zum Beispiel Sophia Orr, die für ihre Entscheidung ins Gefängnis gegangen ist. Seit Beginn des Krieges in Gaza bin ich mir sicher, dass wir für eine andere Lösung kämpfen müssen und dass ich mich in diesem Kreislauf des Blutvergießens widersetzen muss, sonst wird er nie enden. Wir sind besorgt über die politischen Forderungen, Deutschland wieder kriegstüchtig zu machen und eine Militär- oder allgemeine Dienstpflicht einzuführen. Wir sind ein Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen und solidarisch mit allen Menschen, die sich dem Krieg widersetzen. Wir laden alle ein, die sich gegen Krieg und gegen Aufrüstung einsetzen möchten. Für Menschen und Gruppen aus dem nationalistischen und antidemokratischen Spektrum ist auf unseren Aktionen kein Platz. Von der Vision eines gerechten Friedens. Der Saal in Frankfurt am Main ist gut gefüllt an diesem Abend im Februar 2024. Wir erwarten Osvan Elivat und Rotem Levin von den Combatants for Peace, den Kämpferinnen für den Frieden. Es ist eine Organisation, in der sich ehemalige israelische Soldatinnen und ehemalige militante PalästinenserInnen gemeinsam organisieren. Sie haben der Gewalt abgeschworen und treten nun zusammen ein für Dialog, Frieden und eine Aussöhnung zwischen Israelis und PalästinenserInnen. Der Abend beginnt mit den Lebensgeschichten der beiden. Otem Levin, ein jüdischer Israeli, aus einem kleinen Ort nördlich von Tel Aviv, berichtet, wie er aufgewachsen ist. Wir lebten getrennt, Jüdin und PalästinenserInnen. Ich hörte von ihnen in der Schule, in den Nachrichten, im Fernsehen, aber ich kannte keine wirkliche Person. Als er 10 Jahre alt war, begann die zweite Intifada. Er erlebte die Anschläge und war tief verstört. Wenn im Bus neben mir Arabisch gesprochen wurde, verstand ich nicht, was die Person sagte. Ich war verängstigt und ich bin ausgestiegen, weil ich Angst hatte, dass sich jemand in die Luft sprengen könnte. Zugleich erlebte er die Verehrung der israelischen Soldaten und wollte einer von ihnen sein, um sein Land zu schützen. Im zweiten Jahr wurde er mit seiner Einheit in der Westbank eingesetzt. In einer Nacht kamen sie in ein Dorf. Da befahl der Kommandeur, mir und einem anderen Blendgranaten zu nehmen und sie in einen der Höfe der Häuser zu werfen. Und wir taten es einfach. Dies und andere Erlebnisse beschäftigen ihn. Einige Jahre später wurde er zu einem Treffen der Organisation Ferien vom Krieg nach Deutschland eingeladen, an dem auch PalästinenserInnen aus der Westbank teilnahmen. Sie sprachen von einer anderen Realität, von der Nakba. Sie sagten mir, dass zur Gründung des jüdischen Staates 500 ihrer Dörfer zerstört wurden. Diese Begegnung änderte sein Leben. Rotem lernte Arabisch, lebte dann einige Zeit in der Westbank und engagierte sich nun in Combatants for Peace. Osama Elwert erlebte Israelis in seiner Kindheit nur als Soldatinnen, die vor seiner Schule standen. Es war die Zeit der ersten Intifada. In Jericho gab es immer wieder Zusammenstöße mitten auf der Straße. Nachts führten israelische Soldatinnen Razzien durch. Sie brachen in unser Haus ein, um meinen Vater mitzunehmen. Ich sah Gewalt. Ich hatte schreckliche Angst um meinen Vater, der Held meines Lebens war. Und ich spürte, wie diese Angst in Hass umschlug. Mit 15 Jahren wird Osama selbst inhaftiert, weil er eine palästinensische Flagge gehisst hatte, was damals noch verboten war. Mit dem Oslo-Abkommen schöpfte er Hoffnung auf ein Ende des Konfliktes und auf einen eigenen palästinensischen Staat. Ich mochte die Idee des Oslo-Abkommens und trat in die palästinensische Polizei ein. Nach ein paar Jahren wurde einer meiner Freunde von den Israelis getötet. Die palästinensische Autonomiebehörde konnte nichts tun. Ich fühlte mich wieder schwach. Ich verließ die Polizei. Ich wollte Widerstand leisten und mich rächen. 2010 wurde er von einem Bekannten zu einer Konferenz eingeladen, auf der er zum ersten Mal in seinem Leben auf Israelis traf, die seine Lebenssituation verstanden und sich für ein Ende des Konflikts einsetzten. Ich sah Menschen, die mich sahen und meinen Schmerz erkannten und mein Leiden. Es war für ihn die Wende. Auch er konnte nun die anderen Realitäten sehen und es als entscheidenden Punkt begreifen. Wenn man mit Menschen in Kontakt treten, sie verstehen, mit ihnen leben und sein Land mit ihnen teilen will, muss man ihr Leid, ihre Trauma und ihre Ängste verstehen und anerkennen. We'll be right back. von der Kriegsdienstverweigerung und einer Sonderbeilage, die in vielen Zeitungen zu erhalten ist, unter anderem in der Graswurzelrevolution zum Internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerung, kommen wir zur Analyse und Kritik der Monatszeitung aus Hamburg. Und diese hat einen Artikel zur Situation in Sachsen und den hört ihr jetzt. Extremismusklausel light. Die sächsische Regierung kürzt die ohnehin knappen Gelder für Geflüchtetenberatung massiv, mit Schützenhilfe von rechts. Während die Ampelregierung offensiv rassistische Asylrechtsverschärfungen wie das Abschiebegesetz und auf EU-Ebene das gemeinsame europäische Asylsystem, GES, beschließt, werden im Stillen austeritätspolitische Fakten geschaffen. Der Haushaltsstreit Ende 2023 bedeutete massive Kürzungen in der Migrationspolitik. Unabhängige Asylverfahrensberatungen erhalten 2024 insgesamt 25 Millionen Euro anstatt der geplanten 40 Millionen. Die Migrationsberatungen für Erwachsene, die bei Behörden Wohnungssuche oder Sprachkurse unterstützen, mussten Kürzungen von 81,5 Millionen Euro in 2023 auf 77,5 Millionen Euro hinnehmen. Bei den Jugendmigrationsdiensten waren es knapp 40% weniger Geld. Eine drastische Kürzung von 17,5 auf 13 Milliarden Euro mussten die psychosozialen Zentren hinnehmen, die für Geflüchtete den einzigen Zugang zu psychologischer Versorgung darstellen. Bundesweit schlugen die Vereine Alarm. Schon vorher arbeiteten sie an den Grenzen ihrer Kapazitäten und konnten nicht genug Geflüchteten Unterstützung bieten. Schließungen von Beratungsstellen wurden angekündigt. Einhellig wird davor gewarnt, dass diese Kürzungen der Rechten massiven Auftrieb geben und den sozialen Zusammenhalt gefährden werden. Auch die Bundesländer stellen Mittel zur Verfügung. In Sachsen werden die Fördertöpfe fast jedes Jahr vom Landtag aufgestockt. Trotzdem steht weniger als die Hälfte des beantragten Geldes jährlich zur Verfügung. Ein großer Teil ist bereits für mehrjährige Projekte reserviert. Für die Beratungsstellen und sozialen Zentren ist immer aufs Neue unklar, ob sie ihre Arbeit fortsetzen können. Eine Förderung ist in erster Linie als Anschubfinanzierung zu verstehen, aber sie kann nicht den Zweck einer dauerhaften Finanzierung von Projekten erfüllen. Aus diesem Grund ist es auch so wichtig, die Kommunen vor Ort mit einzubinden, heißt es dazu aus dem Sozialministerium. Die Kommune steht mit uns auf Kriegsfuß, so Dorita Kolb-Unglaub vom Verein Colorido e.V. aus Plauen. Auch linken Landtagsabgeordnete Juliane Nagel bestätigt, dass viele Kommunen und Landkreise gar kein Interesse daran haben, Förderungen für integrative Projekte zur Verfügung zu stellen. Gesetzlich sind sie dazu nicht verpflichtet. Dabei ist die Verletzung der Rechte von Geflüchteten Alltag. Deshalb müssen sie ihre Rechte kennen und wahrnehmen können. Es geht um einen sicheren Aufenthalt, Sprach- und Integrationskurse, eine Arbeitserlaubnis und ungekürzte Sozialleistungen. Ein innerhalb des Systems halbwegs gleich eigenständiges Leben, das jedoch schon durch kleinste Fehler gefährdet werden kann. Wenn bei der Antragsbearbeitung Fristen nicht eingehalten werden, kann dies den Aufenthalt oder den Job kosten oder die Gefahr einer Abschiebung deutlich erhöhen, so Dave Schmidtke vom Sächsischen Flüchtlingsrat. Rund 40% der negativen Asylentscheidungen werden durch Gerichte gekippt. Allerdings nur, wenn die verkürzte Klagefrist von 1 bis 2 Wochen eingehalten wird. AnwältInnen können den Bedarf nicht decken. Sprachliche und finanzielle Hürden sowie die psychische Belastung der Geflüchteten im Verfahren kommen hinzu. Anfang dieses Jahres verzögerten sich die Förderzusagen vom Land um bis zu 3,5 Monate, in denen die Vereine auf dem Trockenen saßen. Dorita vom Colorido e.V. berichtet, dass die Anfragen die Kapazitäten der örtlichen Beratung um das Dreifache übersteigen. Beim Help e.V. aus Aue fielen 3 von 4 BeraterInnen weg. Der RAA Hoyerswerda berichtet, dass es gar keine unabhängige Beratung mehr vor Ort gibt. Insbesondere kleinere Vereine müssen Räume kündigen und Arbeitsverträge auflösen, wenn die Zuwendungen erst nach vielen Monaten eintreffen, heißt es vom Netzwerk Tolerantes Sachsen. Außerdem seien die Finanzierungslöcher zu Jahresanfang faktische Mittelkürzungen. Als beim Sächsischen Flüchtlingsrat die Förderzusage Mitte März eintraf, hatte eine Beraterin aus Chemnitz 350 verpasste Anrufe von Geflüchteten. Um nicht jedes Jahr wieder die Arbeit auf Eis legen zu müssen, fordert der Sächsische Flüchtlingsrat eine Regelförderung, die Projekte über mehrere Jahre bekommen, ohne immer wieder Anträge stellen zu müssen. Der Sächsische Flüchtlingsrat hat vor allem geduldete MigrantInnen überall in Sachsen beraten und Beratungsstellen vernetzt und weitergebildet. Insgesamt verloren 12 der 50 Mitarbeitenden Anfang des Jahres ihre Stellen. Grund für die Verzögerung war Kritik von Seiten des Sächsischen Rechnungshofes. Der Fördertopf Integrative Maßnahmen, aus dem auch Projekte des Flüchtlingsrats weiter bezahlt werden sollten, musste neu vom Sächsischen Landtag beschlossen werden. Bis die Förderzusage kam, mussten sich einige der qualifizierten Mitarbeiterinnen andere Stellen suchen, wodurch enorm viel Expertise verloren ging. Ähnlich lief es sachsenweit bei einem Dutzend Vereinen. Was der Rechnungshof, der auch in der Vergangenheit schon finanzpolitische Positionen der CDU vertrat, in seinem Bericht vor allem an der Arbeit des SPD-geführten Sozialministeriums bemängelte, neben Unregelmäßigkeiten in einigen Förderunterlagen sei der Grundsatz der staatlichen Neutralität nicht ausreichend geprüft worden, sowie eine nur unzureichende Trennung zwischen politischen Aktivitäten, Lobbyarbeit und Projektarbeit. Das heißt, die Vereine sollen sich nicht politisch dafür einsetzen, dass die Missstände, die sie verwalten, eines Tages nicht mehr bestehen. Was in den letzten Jahren an notwendigen sozialen Strukturen aufgebaut wurde, droht nun wieder einzubrechen. Denn Ende 2024, nach den Landtagswahlen, muss der Fördertopf erneut überarbeitet werden. Der Sächsische Flüchtlingsrat rechnet damit, dass einige Projekte ihre Förderzusagen deshalb erst Mitte 2025 bekommen. Eine Finanzlücke von 6 Monaten. Es muss insgesamt akzeptiert werden, dass Krisen und Kriege nicht ab, sondern zunehmen, so Dave vom Flüchtlingsrat. Daher lohnt es sich nicht, Mitarbeitende jährlich in Bergen von Bürokratie bei der Antragstellung zu beschäftigen, sondern diese langfristig zu fördern, damit diese mehr Zeit für die Praxisarbeit haben und endlich für ihren Einsatz Wertschätzung erfahren. In die Neufassung der Förderbedingungen ist eine, wie Juliane Nagel es nennt, Extremismusklausel Light gewandert, die politische Betätigung der Vereine von der Förderung ausschließt. Diese lassen sich davon nicht abschrecken. Wir werden uns als Vereine und Initiativen auch weiterhin nicht davon abbringen lassen, Diskriminierungen und Verstöße gegen die Menschenwürde sowie die unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechte zu kritisieren, so Dorita vom Colorido e.V. In der Neuerung der Förderrichtlinie fiel außerdem die Förderung des nun insolventen Dachverbands der MigrantInnenorganisationen, DSM, weg. Zudem wurde im Sinne der politischen Neutralität die Sächsische Aufbaubank von der Landesregierung allein mit den Förderentscheidungen beauftragt, ohne Einfluss des Sozialministeriums. Die Sächsische Aufbaubank ist die Förderlogik sozialer Projekte komplett fremd. Das musste beispielsweise auch das queere Zentrum Rosalinde aus Leipzig feststellen, denen nach 30 Jahren einfach das Projekt für queere Bildung an Schulen ersatzlos gestrichen wurde. Laut Juliane Nagel besteht die Möglichkeit, dass der Fördertopf integrative Maßnahmen bis Ende 2025 verlängert wird. So würde zumindest kein kompletter Leerlauf für die Projekte entstehen. Die Sächsische Linke will noch vor den Landestagswahlen ein neues Integrationsgesetz beschließen lassen, in dem eine Integrationspauschale vom Land für die Kommunen von jährlich 25 Millionen Euro, Migrationsräte und Beauftragte und kommunale Teilhabezentren verpflichtend werden, sowie der Fördertopf integrative Maßnahmen festgeschrieben wird. Das wäre zumindest eine minimale Absicherung für die Arbeit der Vereine. Ob sie lange bestehen bleiben würde, ist jedoch fraglich. Juliane Nagel glaubt nicht, dass Sachsens Regierung aus CDU, SPD und Grünen dem linken Vorschlag zustimmt, schon aus Prinzip. Der eigene Entwurf der Koalition legt Integration weder als Pflichtaufgabe fest, noch klärt er die Finanzierung. Die Bauchschmerzen von Grünen und SPD kann man sich bereits lebhaft vorstellen. Besonders schlimm müssen sie gewesen sein, als die AfD zur Anhörung zum Gesetz Anfang Januar den CDU-Anwalt Ulrich Vosgerau einlud, der beim von der Rechercheplattform Korrektiv aufgedeckten Treffen von Rechtsextremen im November 2023 in Potsdam dabei gewesen war. Je weniger Geld zur Verfügung gestellt wird, desto mehr Arbeit muss ehrenamtlich getan werden. Oder sie fällt komplett weg. Das geht auf Kosten der Geflüchteten, der Begegnungen und dem Austausch vor Ort und trägt so zur gefährlichen Spaltung der Gesellschaft und zur Zersetzung der Demokratie bei. Von Sachsen kommen wir zur polizeilichen Kriminalitätsstatistik, bleiben aber bei der Analyse und Kritik und hören jetzt einen kurzen Artikel. Mord und Totschlag über das große Vertrauen in die Meldungen der Polizei. In weiten Teilen der deutschen Öffentlichkeit gibt es eine Vorliebe dafür, Polizeimeldungen unkritisch wiederzukäuen. Einen willkommenen Anlass bot Anfang April die neue polizeiliche Kriminalitätsstatistik. Eine Art Arbeitsnachweis der 16 Landeskriminalämter für das zurückliegende Jahr, anhand dessen Politik, Polizeivertreterinnen und Medien über die Entwicklung der Kriminalität spekulieren, meist ohne große Rücksicht auf die Belastbarkeit der veröffentlichten Daten. Der Tenor war eindeutig: größter Anstieg der Kriminalität seit Jahren, immer mehr Gewaltdelikte, immer mehr ausländische Tatverdächtige. Die Schlussfolgerungen, die UnionspolitikerInnen und Innenministerin Nancy Faeser SPD anbieten, sind wenig überraschend. Vor der Härte des Gesetzes. Kriminelle Ausländer raus. Da half es wenig, dass unter anderen Kriminologinnen in den Folgetagen einiges versuchten, um die Debatte zu versachlichen. Die polizeiliche Kriminalitätsstatistik sei wenig aussagekräftig. Verzerrung gäbe es in viele Richtungen. So sagt die polizeiliche Kriminalitätsstatistik nichts darüber, ob eine Ermittlung auch zur Verurteilung führt. Umgekehrt finden viele Straftaten keinen Eingang in die Statistik, insbesondere solche, bei denen von einem hohen Dunkelfeld ausgegangen wird, etwa bei Sexualstraftaten. Und schließlich haben auch die unterschiedlich verteilte polizeiliche Kontrolldichte und die Anzeigebereitschaft der Bevölkerung Einfluss darauf, wie sich die Kriminalitätsstatistik entwickelt. Die wiederum sind beeinflusst davon, auf welchen Themen gerade besonderes Augenmerk liegt. Daran, dass die Zahlen für rassistische Hetze missbraucht werden, ändert das alles nichts. Die kriminelle Energie, die konservative PolitikerInnen und Medien dabei an den Tag legen, wäre eine eigene Untersuchung wert. Die wird es wohl nicht so bald geben. Ebenso wenig wie eine Erfassung von Fällen, in denen TäterInnen aus den Reihen jener Institution kommen, die sich einer mehr als Hüterin von Sicherheit und Ordnung aufspielt, der Polizei. Bis heute werden nicht einmal polizeiliche Todesschüsse von offizieller Seite aussagekräftig dokumentiert. Diese Aufgabe nehmen sich stattdessen selbstorganisierte Initiativen an, die Recherchegruppe Death in Custody oder die polizeikritische Zeitung Zilip. In der Woche vor Vorstellung der PKS wurden zwei Menschen von PolizistInnen getötet. Am 3. April erschossen BeamtInnen einen 52-jährigen obdachlosen Mann in Dortmund. Am 30. März starb in Nienburg der 46-jährige Gambier Lamin Touré, nachdem PolizistInnen 8 Schüsse auf ihn abgefeuert hatten. Die Freundin des Mannes, der sich in einer psychischen Notlage befand, hatte den Notruf gewählt, um ihm zu helfen. Doch anstelle von SanitäterInnen kam die Polizei. Zahlreiche Zeitungen übernahmen mal wieder die Darstellung der Polizei, der zufolge Touré seine Freundin bedroht habe. Sie widersprach dem in der Taz vehement. Gleiches Schema also wie bei der Kriminalitätsstatistik. Wer ohnehin an das Märchen von den kriminellen AusländerInnen glaubt, kann die Fakten hinter den Polizeibehauptungen einfach ignorieren. Von der polizeilichen Kriminalitätsstatistik kommen wir zu einer Pressemitteilung des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt vom 5. April, in der es um Gewalttaten von AfD-Mandatsträgerinnen geht. Besorgniserregende Gewaltbereitschaft bei AfD-FunktionärInnen. Eine aktualisierte Auswertung der im VBRG e.V. zusammengeschlossenen Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt zeigt nun, es droht eine Ausweitung der Gefahrenzone für demokratisch und zivilgesellschaftlich Engagierte sowie weitere Zielgruppen rechter Angriffe. Denn im Kontext der Kommunal- und Europawahl sowie der Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen wird vielerorts die Präsenz und Bedrohung durch militante Anhängerschaft der AfD im öffentlichen Raum zunehmen. Im unabhängigen Monitoring der Opferberatungsstellen sehen wir, hauptsächliche Zielgruppen von gewalttätigen Angriffen durch AfD-FunktionärInnen und Mitglieder der rechtsextremen Partei sind aktuell JournalistInnen sowie Menschen, die an Protesten gegen Rechtsextremismus und gegen AfD-Versammlungen teilnehmen. Aber auch von Rassismus Betroffene sowie Abgeordnete und VertreterInnen demokratischer Parteien sind unmittelbar Bedrohungen ausgesetzt, sagt Judith Porath vom Vorstand des Verbands der Opferberatungsstellen. VBRGE e.V. und Geschäftsführerin der Opferperspektive e.V. in Brandenburg. Dass auch gewählte Abgeordnete und Mandatsträger als brutale Schläger auftreten, entspreche nicht der gängigen Vorstellung rechter Gewalttäter bei Ermittlungsbehörden und Justiz. Umso wichtiger sei es, dass der Rechtsstaat sich auf die Seite der Angegriffenen stellt. Seit einigen Jahren sehen wir mit großer Sorge, wie flächendeckend und keineswegs nur in Ostdeutschland die Gewaltbereitschaft auch bei MandatsträgerInnen und FunktionärInnen der AfD sowie deren AnhängerInnen zunimmt, sagt Judith Porath weiter. Auf diese gefährliche Entwicklung hatten die Opferberatungsstellen schon in einer Analyse im Mai 2023 hingewiesen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Gefahr, die davon ausgeht, nicht abstrakt ist, sondern für viele Menschen reale Konsequenzen hat, betonen die Beratungsstellen. Das sehen wir in der alltäglichen Arbeit, also bei der Beratung und Begleitung der Angegriffenen, etwa bei der Anzeigenstellung, ebenso wie bei den oft langwierigen strafrechtlichen Ermittlungen und Gerichtsverfahren, sagt VBRG-Vorstandsmitglied Judith Porath. Die TäterInnen zeigen vor Gericht in der Regel keine Reue, sondern inszenierten sich als Opfer und berufen sich auf vermeintliche Notwehr. Etwa im Fall eines Teilnehmers einer Bündniskundgebung gegen einen sogenannten AfD-Bürgerdialog in Köln-Kalk, im April 2019, der vom heutigen Vorsitzenden der Jungen Alternative NRW angefahren worden war. Fast 5 Jahre später, im Februar 2024, verurteilte das Landgericht Köln den JA-Funktionär wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Rechtsanwalt Eberhard Reinicke aus Köln, der den Angegriffenen vertritt, betont, für den Betroffenen ist die lange Verfahrensdauer eine große Belastung. Mit dem Urteil des Landgerichts Köln im Februar 2024 sind wir zufrieden, weil das Gericht im dritten Anlauf die vom Angeklagten behauptete Täter-Opfer-Umkehr zurückgewiesen hat. Diese Art der Täter-Opfer-Umkehr sei klassisch für rechtsextremistische Gewalttäter, sagt Rechtsanwalt Reinicke. Diese Täter-Opfer-Umkehr wird auch von der Parteiführung gestützt. So stellte sich etwa Ende März 2023 der stellvertretende AfD-Landesvorsitzende in Sachsen-Anhalt, Hans-Thomas Tilschneider, demonstrativ vor einen Kreistagsabgeordneten seiner Partei, der innerhalb von 4 Monaten 2-mal in erster Instanz wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden war. In anderen Fällen zeigt sich, wie die Parteifunktionäre intervenieren, um Image-Schäden für die Partei durch Gewalttaten von Mitgliedern abzuwenden. Nach dem Angriff mit einem Auto durch ein damaliges AfD-Mitglied gegen antifaschistische GegendemonstrantInnen in Hennstedt-Ulzburg im Herbst 2020 hat der damals amtierende AfD-Kreisvorsitzende Julian Flag sofort dafür gesorgt, dass der Täter aus der Partei austritt. Das hat die Beweisaufnahme im erstinstanzlichen Prozess am Landgericht Kiel ergeben, sagt Rechtsanwalt Björn Elberling, der die Betroffene als NebenklägerInnen vertritt. Im Übrigen zeigt der Prozess und die Verurteilung, was leider bittere Realität ist. AfD-Mitglieder und Anhänger setzten die Parteipropaganda in Gewalt gegen politische GegnerInnen um, betont Rechtsanwalt Elberling. Die Fälle aus dem unabhängigen Monitoring der Opferberatungsstellen und aus deren Beratungspraxis stimmen mit aktuellen Forschungsergebnissen überein. Die US-amerikanische Politikprofessorin Rafaela Denzigier, Princeton University, hat im Februar 2023 ihre Untersuchungsergebnisse zur Unterstützung für rassistische Hassgewalt gegen Geflüchtete in Deutschland in den Jahren 2016-2017 in der renommierten Fachzeitschrift PNAS veröffentlicht. Ein knappes Fünftel der Befragten befürwortet demnach Gewalt gegen Geflüchtete. Die Mehrheit dieser BefürworterInnen gaben an, AfD zu wählen. KandidatInnen, die offen zu rassistischer Gewalt aufrufen, seien bei WählerInnen der AfD besonders populär, stellt die Studie weiter fest. Dies könne, so die Politikwissenschaftlerin, einen Anreiz für die weitere Radikalisierung der Partei darstellen. Dass die AfD zu rassistischem Hass aufstachelt und als Stichwortgeberin für rechte Gewalt agiert, ist ein Vorwurf, den sich die Partei gefallen lassen muss. Spätestens seit der Kampagne gegen die Aufnahme syrischer Kriegsflüchtlinge und den rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz 2018 sowie dem nachfolgenden Neonazi-Mord an Walter Lübcke. Zunehmend aber treten nun AfD-FunktionärInnen selbst als GewalttäterInnen auf. Ein Zeichen für diese gestiegene Gewaltbereitschaft ist auch die mutmaßliche Verstrickung von Parteimitgliedern und einer ehemaligen Bundestagsabgeordneten, die vom Generalbundesanwalt als terroristische Vereinigung eingestufte ReichsbürgerInnengruppe. Abschließend kommen wir zu zwei Kommentaren im linken Medienspiegel und unser erster ist aus der Taz und zur Situation von Menschen in Israel und Gaza. Im Teufelskreis der Machthaber. Ausgerechnet als die Hamas sich anschickte, dem Tausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge zuzustimmen, leitet Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu die Bodenoffensive in der Grenzstadt Rafah ein. Während Angehörige und Freundinnen der von den Islamisten Verschleppten kurzfristig aufatmen konnten und PalästinenserInnen im Gazastreifen erleichtert die augenscheinlich greifbar nahe Feuerpause feiern, werfen Piloten der israelischen Luftwaffe Flugblätter über dem Osten Rafahs ab mit der Aufforderung an die Bevölkerung, die Region zu verlassen. Die Menschen auf beiden Seiten des Konflikts sind Spielball ihrer Führung. Skrupellos den eigenen Landsleuten gegenüber. In diesem Punkt nehmen sich Netanyahu und die Hamas wenig. Der israelische Regierungschef lässt sich weder von den Demonstrationen beeindrucken, noch von den erschütternden Berichten befreiter Verschleppter. Der innenpolitische Druck auf Netanyahu, nachdem die Hamas ihr Okay zum Geiseldeal gegeben hat, steigt massiv. Aktuelle Umfragen zeigen, dass inzwischen eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung die Haltung vertritt, der Befreiung der Verschleppten sollte höchste Priorität gelten. Aber auch der internationale Druck bringt Netanyahu nicht ab von seinen utopischen Zielen, zunächst die Hamas zu zerschlagen und dann erst die Geiseln zu befreien. Selten war Israel international so in der Kritik wie in diesen Tagen. Seit Wochen warnt US-Präsident Joe Biden vor der Rafah-Offensive und stößt in Jerusalem auf taube Ohren. Was Netanyahu antreibt, sind das Überleben seiner Koalition und seiner rechtsnationalen Wählerin, die nach Vergeltung rufen. Die Hamas setzt gänzlich auf den Erhalt der eigenen Herrschaft. Die Geiseln sind der Joker der Islamisten bei allen Verhandlungen. Es ist ein Teufelskreis. Solange der Krieg andauert, werden die Geiseln nicht freikommen. Und solange die Geiseln nicht freikommen, wird der Krieg andauern. Unser zweiter und letzter Kommentar ist aus der Analyse und Kritik aus Hamburg und es geht um die Bauernproteste und dem Verhalten der EU dazu. Umweltpolitik. Angesichts von Bauernprotesten rudert die EU zurück. Brüssel im Februar und März. Wütende LandwirtInnen zünden Heu an, veranstalten Hubkonzerte und kippen Mist auf die Straße. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an, um Blockaden aufzulösen. Tränengas und Wasserwerfer kommen zum Einsatz. Der Protest zeigt Wirkung. Zahlreiche Umweltauflagen, die in der EU nach zum Teil jahrelangen Ringen schon fast unter Dach und Fach waren, werden verwässert oder ganz zurückgenommen. Damit vollzieht die EU eine Kehrtwende. Ein vergleichsweise kleiner Anlass genügte, um zentrale Elemente des europäischen Green Deals, mit dem der Kontinent bis 2050 klimaneutral werden will, zu kassieren. Ein antiökologischer Backlash. Und das unabhängig davon, dass der Green Deal bereits von der Anlage her völlig unzureichend angelegt war. Schließlich soll durch ihn vereint werden, was nicht zu vereinen ist: Umweltschutz und Wirtschaftswachstum. Die Liste der zurückgezogenen Umweltauflagen, die eigentlich der Sicherung der natürlichen Grundlagen gelten sollten, ist lang. Zuletzt scheiterte Mitte März die Verordnung zur Wiederherstellung der Natur, nachdem diese 2 Jahre lang verhandelt worden war und alle EU-Staaten grünes Licht gegeben hatten. Doch plötzlich stellte sich Ungarn quer, aber auch Österreich, die Niederlande, Italien und Schweden hatten Ablehnung signalisiert. Das Gesetz sah vor, die Natur nicht nur zu schützen, sondern in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen. Die Wiederherstellung von Mooren, Flüssen und Wäldern ist ein wichtiges Instrument im Kampf gegen den Klimawandel und den Verlust der Artenvielfalt. Eine ausreichende CO2-Reduktion ist unter anderem auf natürliche Senken wie Moore und Wälder angewiesen. Und die Lebensmittelversorgung und damit das Geschäft der LandwirtInnen wird zukünftig nur gesichert, wenn es ausreichend bestäubende Insekten und fruchtbare Böden gibt. Dafür sollten auch weitere EU-Vorhaben sorgen. So sollten die BäuerInnen einen Teil ihrer Ackerflächen brachliegen lassen, um das Artensterben zu stoppen. Ende Januar lockerte die EU-Kommission diese Auflage. Auch wollte Brüssel den für Insekten schädlichen Pestizideinsatz um die Hälfte reduzieren. Eine entsprechende Verordnung scheiterte bereits im November, dieses Mal im EU-Parlament. Die ParlamentarierInnen hielten auch nichts von Nachverhandlungen. Folge: Es muss ein komplett neues Gesetz eingebracht werden. Nur wenige Tage zuvor hatte die EU-Kommission das in der Kritik stehende Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat für 10 weitere Jahre zugelassen. Die EU-Mitgliedstaaten hatten sich auf keinen Fall einigen können, weswegen die Kommission alleine entscheiden konnte. Dass von dem grünen EU-Deal nicht mehr viel übrig ist, liegt sicher auch daran, dass im Juni ein neues Parlament gewählt wird. In diesem werden Konservative und Rechte, die verständnisvoll auf die Bauernproteste reagierten und gegen die Umweltauflagen mobil machten, voraussichtlich deutlich an Sitzen gewinnen. Danach wird ein neuer Anlauf für die Umweltgesetzgebung noch schwieriger. Die grün-liberalen Strömungen sind den Rechten, ähnlich wie in der Migrationsfrage, entgegengekommen. Das entbehrt nicht einer gewissen Tragik. Denn mit ihrem Widerstand gegen Umweltauflagen untergraben BäuerInnen langfristig ihr eigenes Geschäftsmodell. Und Konservative und Rechte unterstützen das. Mit ausgelaugten Böden lässt sich immer weniger verdienen. Dabei haben tausende WissenschaftlerInnen in einem offenen Brief zur Unterstützung des Naturwiederherstellungsgesetzes argumentiert, stabile landwirtschaftliche Erträge sind auch mit weniger Umweltbelastung und mehr Artenvielfalt möglich. Aber wie das im Kapitalismus halt so ist, der Gewinn in diesem Jahr ist wichtiger als der in 10, 20 oder 30 Jahren. Das war der linke Medienspiegel im Mai 2024. Alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackbox.org. Und tschö.